8 Jahre verpasste Chancen und fahrlässige Diplomatie, 8 Jahre Missverständnisse und vermeidbare Aggressionen. Wenn sich mit den Außenministern Hillary Clinton und Sergei Lavrov die bislang hochrangigsten Vertreter Russlands und Amerikas nach dem Amtseid Barack Obamas treffen, dann steht viel auf dem Spiel und jede Menge Ballast, der beiseite geräumt werden muss, liegt auf dem Weg. Keine leichte Aufgabe, vor der die Obama-Administration jetzt steht. Doch eine mit durchaus positiven Perspektiven. Ironischerweise ist es nicht zuletzt die Finanzkrise, die Amerika und Russland gleichermaßen schwächt und überflüssige Militärspielchen verbietet. Washington hat viel damit zu tun, sein angeknackstes Image in aller Welt wieder in Ordnung zu bringen. Moskau hat es nie geschafft, mit den muskulösen Posen des Herrn Putin auch eher Rückschritte erlitten. Man weiß, was man sich leisten kann und was man schaffen muss. Beide Großstaaten sorgen sich um den islamistischen Terrorismus, im Falle von Russland sogar im eigenen Land oder gleich vor der Haustür. Auch die Verbreitung von Nuklearwaffen ist eine Herausforderung, der sich sowohl die USA als auch Russland stellen müssen. Auf internationalem Parkett, beispielsweise im Nahen Osten oder im Iran, bleibt Obama auf Medvedev angewiesen. Im Bereich von Technik und Exploration der Rohstoffe kann Russland nicht ohne Amerika. Dies einzugestehen und in diplomatischen Pragmatismus umzusetzen, muss der erste Schritt einer längst überfälligen Verbesserung des Verhältnisses sein. Dieser Schritt wurde in Genf getan, auch wenn der Übersetzungslapsus beim symbolischen roten Reset-Knopf eher Lacher hervorrief. Tatsächlich müssen beide Seiten sich zurücklehnen, eigene Positionen überprüfen und die Grenzlinien des anderen akzeptieren. Doch die Chancen sind günstig. Sofern Russland nicht auf Säbelrasseln wie in Georgien rekurriert und die USA, das größte Land der Erde, wieder als Dialogpartner anerkennen, könnte ein neuer diplomatischer Frühling blühen. Zwar wiederholt sich Geschichte bekanntlich nicht, deshalb ist es mindestens heikel, an den Juli 1983 zu erinnern, als die beiden damaligen Unterhändler der USA und der Sowjetunion ebenfalls in Genf ihren legendären Waldspaziergang unternahmen, um das Thema der Mittelstreckenraketen vom Tisch zu bekommen. Ihre Präsidenten zu Hause überzeugte dieser Kompromiss damals nicht. Erst ein Machtwechsel im Kreml führte schließlich zur Verschrottung der Mittelstreckenraketen. Was George Bush Senior und Michail Gorbatschow damals in Reykjavik gelang, könnte nun Barack Obama und Dmitri Medvedev mit neuen Abkommen bei Atomraketen gelingen. Beide, noch jung im Amt, wollen und müssen aus dem Schatten ihrer Vorgänger heraustreten. Im Falle der USA steht ein ganzes Land dahinter. Doch auch Putins Stern verliert angesichts der riesigen Wirtschaftskrise an Glanz. Die markigen Sprüche des früheren Präsidenten und der ungebremste Drang, militärisch aufzurüsten, wirken zu Hause nicht mehr wie zu Zeiten der sprudelnden Öleinnahmen. Hämisch auf Amerika zu blicken, fängt an, in Russland aus der Mode zu kommen. Ähnlich in den USA, wo die Pragmatiker begriffen haben, dass ein schwaches und gedemütigtes Russland eher gefährlich als wünschenswert wäre. Es scheint, als hätten Clinton und Lavrov den richtigen Weg eingeschlagen.